Fremdes ist störend auf jeden Fall. Bastardisierung schädigt Menschen und Menschengruppen äußerlich und innerlich. Die oft angepriesene Spannung und zu Fortschritt und größerer Lebendigkeit angeblich geeignet machende rassische Ungleichartigkeit durch Eindringen von Fremden, womöglich ganz erbfernem Blute, bedeutet immer Erkrankung des Volks- und Rassenkörpers durch aus dem Gleichgewicht kommen, wie bei Pflanzen und Tieren. Das erscheint 1935 im Jahr der Nürnberger Gesetze, insbesondere des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Vorgeschichte, wie sie von Hane und seinen Schülern betrieben wird, verstand sich als wissenschaftliche Legitimation der Rassenpolitik der Nazis. Sie war damit Theorie, die in Praxis umschlägt. Wir haben es, um den Begriff der Historiker Susanne Heim und Götz Ali zu verwenden, mit Vordenkern der Vernichtung zu tun. Selbst kommende Kriege erhalten von Hane Absolution. Das läge im Sinn der Germanen und ihrer Nachfahren, der schon ihre indogermanischen Vorfahren und Stammesverwandten seit der Steinzeit mehr als einmal getrieben hatte, auszuziehen, um die Welt zu erobern. Erschreckend, mit welcher Nonchalance Hane eingesteht, dass seine Thesen noch unbewiesen sind. Die Verwandtschaft der Sprachen wurde zuerst erkannt. Der Aufgabe, archäologisch und anthropologisch ihre Urverwandtschaft zu erweisen, gilt die Arbeit der Wissenschaft unserer Tage. Soll heißen, Archäologie und Anthropologie haben für den rassistisch-völkischen Traum der ewigen Verbindung von Blut, Boden und Rasse Beweise herbeizuschaffen. Zwei Schüler Hanes machen sich übereifrig daran, den Auftrag ihres Lehrers auszuführen. Der uns schon bekannte Archäologe Friedrich Karl Bicker und der Anthropologe und SS-Professor Gerhard Heberer. Sie sind es, denen die Schamanin in die Hände fällt.